Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Jetzt wünsche ich euch erstmal von Herzen ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gut reingekommen seid und dass ihr eine schöne Zeit hattet. Ich wünsche euch viel Glück und gutes Leben in diesem Jahr 2013. Und vielen, vielen Dank an euch für die vielen guten Wünsche an mich zum Geburtstag, zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Ich kann nicht alle persönlich beantworten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wir starten in ein neues Jahr. Ich freue mich auf euch, dass wir gemeinsam dieses Jahr dann wieder hier in der Nacht miteinander verbringen werden. Bin gespannt auf viele Gespräche und Anrufe und interessante Themen. Und wir beginnen heute, wie wir immer montags beginnen, mit einer freien und offenen Themensendung. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer kostenfrei 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer in diesem Jahr, im Jahre 2013, ist der Ralf. Und Ralf ist, wie alt ist er denn? 36. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Jürgen. Erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dir auch. So, über was reden wir beide? Über eine Räuberpistole, die mir gerade passiert. Die dir gerade passiert? Ja. Ich bin seit gut anderthalb Monaten mit einer wundervollen Frau zusammen. Ja. Ich liebe diese Frau mehr als mein eigenes Leben, kann ich schon fast sagen, weil ich wirklich mir den Arsch für sie aufreiße. Aber jetzt kommt es. Ihr Schwiegersohn ist ein Zigeuner. Ihr Schwiegersohn? Ja. Und der setzt sie also massiv unter Druck. Hat ja auch teilweise den Umgang mit mir verboten. Und jetzt habe ich ihn kennengelernt. Und jetzt stellt sich dann irgendwann mal raus, so im Laufe der Zeit, dass ich sie freikaufen kann. Wie bitte? Ja. Ich trinke hier gerade mein Wasser und ich höre nicht richtig. Also es ging, also die Summen sind immer niedriger geworden, nachdem er halt gesagt hat. Also er gehört dem Stamm der Sinti oder Roma an. Richtig. So, man muss mal ganz korrekt sagen, es kriegen gleich wieder Beschwerden, wenn wir das so stehen lassen. So. So, sie ist keine Zigeunerin, sie ist keine Sinti, keine Roma. Nein. Nur der Schwiegersohn. Und der Schwiegersohn, hat die Macht, diese Frau zu verkaufen? Oder sagt er. Das heißt, da gibt es ja dann auch noch eine Tochter, also die Tochter deiner Freundin. Ja. Du bist 36, wie alt ist denn deine Freundin? Sie wird, sie also, sie zu schützen, jenseits der 50. Ja, wie genau? Also wird so ziemlich genau 50 in den nächsten paar Wochen. Ja, okay. Ist ja keine Schande. Also, nee, ist keine Schande. Es geht sich einfach nur darum, ich weiß jetzt einfach nicht, ob irgendjemand von dem ganzen Clan zuhört. Achso, deswegen bist du ein bisschen unsicher. Ja. Zurückhaltend. Genau. Jetzt aber nochmal klar. Wie sollte denn das gehen mit dem Freikaufen? Ja, ich kann doch Kredit aufnehmen oder Habseligkeiten verkaufen. Und Geld geben. Wie viel will er denn haben? Also wir sind jetzt von 20.000 auf 5.000 runter. Das ist ein Schnäppchen. Das ist günstig, also ich habe selten was. Ja, aber es ist nicht lustig. Es ist eigentlich ein Unding. Ich bin wirklich im Moment. Was sagt denn deine Freundin, eine erwachsene Frau von 50 oder über 50 Jahren, was sagt denn die zu dem Vorgang? Sie will da raus. Bitte? Sie ist verzweifelt, sie will da raus, weil er übt auch unwahrscheinlichen Druck auf die komplette Familie aus. Und was sagt die Frau dieses Mannes, also die Tochter deiner Freundin? Das weiß ich nicht. Die kennst du gar nicht? Doch, die kenne ich, aber das weiß ich nicht. Also im ganzen Haus, mir gegenüber ist er sehr freundlich und offen und nett, aber im ganzen Haus herrscht doch so eine gewisse Grundspannung. Verstehe. Das heißt, du sagst im ganzen Haus, die wohnen alle zusammen? Ja, die wohnen alle so ziemlich in einem Haus und mit umliegenden Wohnungen. Also das ist alles ziemlich eng bängt. Hat denn dieser Schwiegersohn sich bisher auch in das Leben deiner Freundin eingemischt? Ja, massiv. Massiv? Wo und wie zum Beispiel? eben diese Ausgangsverbote, Telefonverbot, Internetverbot, dann sind die mit drei Mann da reingestürmt, haben Laptop und Handy mitgenommen und so Scherze. Also er will da der Boss im Haus sein? Ja. Er ist der King? Ja. Und alle Frauen haben so nichts zu sagen? Richtig. Und die müssen parieren? Richtig. Und wenn die etwas machen, dann nur, wenn er grünes Licht gegeben hat? Richtig. Oder wenn er die Hand aufgehalten hat? Ja. Das ist ja ein Ding. Das ist ja unfassbar. Sowas habe ich ja nie gehört. Seine Räuberpistole, sondergleichen, wenn ich das nicht erleben würde, würde ich sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz schlechtes Buch, was ich lese. Wenn ihr das nicht machen würdet, was würde denn dann vielleicht passieren? Oder was droht er an? Ganz ominöse Dinge. Also es kommt, es ist schwer zu beschreiben. Es klingt wirklich hirnrissig. Er droht dir also ganz ominöse Dinge an. Ne? Du wirst schon sehen, was du davon hast. Dieses Spiel mit den Flüchen. Und wenn ihr dann, fällt irgendwas runter und sie schneidet sich dann. Ach, siehst du, da hast du doch schon, wenn eine Strafe ist, wirkt. Was? In der Straße? Ja, wenn es fällt eine Tasse runter, sie sammelt die Scherben auf und schneidet sich an den Scherben, dann kommen noch Sätze, wie siehst du, meine Strafen wirken doch schon. Ach so, ja, das ist ja albern. Ja, dieses Ominöse, dieses Spiel mit dem Mystischen und... Okay, das ist ja, das kann man ja wegwischen. Die Frage ist jetzt für mich, droht der deiner Freundin oder dir körperliche Gewalt an, falls sie das nicht, oder falls du das nicht sagst? Also es schwebt, wir haben das, ist nicht ausgesprochen. Es wird nicht ausgesprochen, es schwebt aber wie ein Damoklesschwert. Was sagt denn deine Freundin, was zu tun ist? Was sagt deine Freundin, was sie am liebsten machen würde? Daraus. Ja gut, daraus, aber das ist mir schon klar. Aber wie daraus? Unterschiedlichste Varianten. Die eine Variante ist, ne, ich beiße in den sauren Apfel, spare das Geld zusammen, irgendwie kratze es zusammen. da räumen sich mir aber als ehemaligen Soldaten, der irgendwann mal geschworen hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, und rollt sich da der Magen auf, verständlicherweise. Allerdings, ja. Die andere Möglichkeit wäre Flucht, ne, in die bekannten Einrichtungen. Also, jetzt mal zunächst. Ich würde mich natürlich auf keinen Fall auf diese Erpressung einlassen. Ja. Auf keinen Fall. Gar keine Diskussion. Das ist die Frage, wie man da recht schnell und unbeschadet herauskommt. Eben. Wenn sie da raus will, ist das verbunden mit einem regelrechten Umzug. Sie hat ihre Sachen da, ihre Wohnung. Ja, wie gesagt, also das wäre dann unter Umständen mit Begleitung von Behörden dann da wieder rein, die Sachen raus. Und ja. Riesenheckmeck, Riesenterror. Ich weiß auch nicht, inwieweit dann da noch was nachkommen würde, inwieweit. Ja, also spontan würde ich jetzt so sagen, fällt mir so spontan ein, Kontakt mit der Polizei aufnehmen, mit denen das besprechen, Kontakt mit dem Weißen Ring, Opferschutz, Organisation aufnehmen, mit denen das besprechen. Mit Sicherheit wird man da Tipps kriegen, wie man sich dann wirklich sehr konkret... Habt ihr auch eventuell irgendwer im Hintergrund irgendwelche Selbsthilfegruppen an? Ja, ich denke mal nicht, dass dann nicht das ein Einzelfall ist, sondern generell mit diesem Hintergrund, nicht nur bezogen jetzt auf Sinti-Roma, sondern auch halt andere ethnische Gruppen. Haben wir und werden wir gucken. Und über diesen Weg solltet ihr gehen. Wäre ich sehr, sehr zu Dank verpflichtet. Ja. Diese Frau, deine Freundin, muss sich doch auch ganz erbärmlich und klein vorkommen, wenn sie da rausgekauft wird. Ja. Was macht die Frau, deine Freundin, vom Beruf? Im Moment ist sie Hausfrau und Mutter. Gibt es noch andere Kinder? Ja, 4 Stück insgesamt. Ach, 4 Stück noch? Wie alt sind die? Die Älteste ist halt Mitte 20. Die Älteste, das ist die mit, mit dem verheiratet ist? Dann gibt es einen Jungen in der Mitte, ne, so Anfang 20, und halt 2 Jüngere, die sind unter 18. Das heißt, um die muss sie sich auch noch kümmern? Das heißt, sie ist nicht frei und kann nicht ganz allein für sich entscheiden, sondern da ist noch eine Familie, die auch noch berücksichtigt werden muss. Eben. Hammer, wirklich Hammer. Gut, Ralf, also wir machen uns jetzt schlau. Irgendwas piepst bei mir. Das dürfte nicht sein, okay. Auf keinen Fall auf den Deal einlassen. Wir leben in Deutschland. In Deutschland verkauft man keine Frauen. Nee. So, Schluss aus, Ende der Diskussion. Da ist Schluss auch mit Respekt vor der anderen Kultur. So eine Kultur will ich gar nicht respektieren. Das ist richtig. Ja. Du legst bitte auf. Wir melden uns gleich weiter wieder und alles weitere im Hintergrund. Alles klar, danke dir. Alles Gute, Ralf. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, kostenfrei für euch. Was haltet ihr oder was habt ihr eigentlich davon gehalten, dass heute, oder wir haben es heute ja gehört, dass nun die Wolves sich sogar getrennt haben. Habt ihr damit gerechnet? War das so euer Kalkül auch? Habt ihr das gedacht? Ich hab's, glaube, also ich habe mir das schon im voriges Jahr so gedacht, dass diese Beziehung nicht mehr lange halten wird. Ja, und jetzt wohnt er in der Mietwohnung und sie wohnt im Haus in Großburg. Wie heißt das? Großburg Wedel oder Fehle? Ja, egal. Hier ist Angela, aber nicht Angela Merkel, sondern eine Angela. Und unsere Angela hier ist auch schon 64. Hallo Angela. Die andere ist noch ein bisschen jünger. Angela, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Nicht so dramatisch wie das eben. Ja. Aber für mich halt doch sehr, sehr schwierig. Es geht um so eine seltsame Beziehung, die ich im Moment habe. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Also ein Mann, den ich seit 4 Jahren kenne. Und wir sind irgendwie ein ganz gutes Team, möchte ich mal sagen. Aber keine Zärtlichkeit, keine Sexualität, das ist außen vor. Und wir merken natürlich beide, dass es irgendwie so eigentlich nicht stimmt und dass normalerweise so eine Beziehung ja nicht vollständig ist. Und er leidet auch sehr darunter, eher im Klagenden, Anklagenden. Und ich schneide natürlich auch darunter, aber er... Das ist jetzt seit 4 Jahren so, von Anfang an? Mhm. Wie alt ist er? Der ist 2,5 Jahre älter als ich. Also, Und es gab... 66. Ihr habt in diesen 4 Jahren überhaupt keinen sexuellen Kontakt miteinander? Also schon so Versuche. Aber das geht irgendwie nicht mit dem. Ich kann das mit dem nicht. Du kannst es mit ihm nicht oder er kann es mit dir nicht? Er auch nicht. Ja, also das hat auch lange gebraucht, bis er sich das eingestanden hat und auch mir eingestanden hat. Das heißt, ihr bekommt keine Erektion, wenn ihr zusammen seid? Nee, das meine ich jetzt nicht. Die Art, wie er sich mir überhaupt nähert. Ich spüre seine Unsicherheit, ich spüre seine Ängste und er... Wie nahe seid ihr euch denn schon gekommen, körperlich? Also höchstens, dass er mich mal so anfasst und dass es dann ein bisschen erregend ist, aber nein, wir kommen uns nicht wirklich. Also wirklich im Klartext, ihr habt noch nicht nackt miteinander im Bett gelegen. Nee. Ich will auch mich seinem Körper gar nicht nähern, das passt einfach nicht. Und er offensichtlich ja auch deinen. Doch, er findet mich toll. Doch. Ja. Und er würde gerne näher an dich herankommen. Ja, er traut sich aber selber gar nicht. Warum traut er sich nicht? Weil er so ängstlich ist. Warum ist er ängstlich? Also ich denke, also sagt er auch, er hat einen sehr kleinen Schwanz, ob es da so dran liegt. Er hat halt auch ein ganz anderes Leben geführt als ich. Er war halt 100 Jahre lang verheiratet und hat eine ganz normale, gute Ehe geführt. Mhm. Und ich habe ein ganz anderes Leben geführt mit mehreren spannenden Beziehungen und gerade die letzte Beziehung. Das heißt, du hast es krachen lassen? So, das klingt jetzt falsch. So eine bin ich eigentlich auch nicht. Ja. Aber sehr leidenschaftliche Beziehungen. Mhm. Leidenschaft auch mit Leiden, also die mich immer sehr, sehr tief berührt haben. Und gerade die letzte Beziehung, die ich hatte, unter der habe ich sehr gelitten, aber es waren auch die größten Glückszeiten dabei. Mhm. Mit einer ganz intensiven, tollen Sexualität. Aber halt auch letztlich wurde es nichts so. Und dieser Mann, mit diesem Mann habe ich halt zum ersten Mal so eine Art Sicherheit. Also das klingt jetzt blöd, aber auch so eine finanzielle Sicherheit. Ja. Also er geht mit so einem sicheren Rahmen. Und er ist ein prima Opa, wenn meine Enkelkinder da sind. Er ist hilfsbereit, er ist so. Also wie so ein guter Bruder ist er. Ja, ich wollte gerade sagen, von deiner Seite aus betrachtet, so wie du es jetzt schilderst, ist es ein sehr, sehr guter und inniger Freund. Innig? Nee, innig nicht. Ein sehr guter Freund. So, ja. Sagen wir, ein sehr guter Freund. Und ich fühle mich ihm gegen, also ich bin ihm auch irgendwie überlegen, so verbal. Mhm. Und ja, und er nutzt ganz toll meine Lebendigkeit, meine Ideen, meine Impulse und meine Art, mit ihm zu sprechen. So, jetzt könntest du ja von deiner Warte aus gesehen, könntest du ja sagen, wunderbar, so lassen wir es. Deswegen denke ich manchmal, mein Gott, warum kann das nicht auch eine Beziehung sein? So eine Art Zweckgemeinschaft, ich bringe das ein, was ihm fehlt und er bringt das ein, was mir fehlt. Was stört dich an der Beziehung, so wie sie jetzt läuft? Ja, es ist irgendwas Trauriges und Weil er nicht so empfindet wie du. Das ist das Traurige. Wenn er so eine Position hätte wie du, wäre es ja wunderbar. Dann wärt ihr beiden gut, sehr gute Freunde und alles wäre klar. Na, mir fehlt es ja auch, dass ich niemanden in den Arm nehme und. Ja, gut, aber du hast gerade zu mir. In den Arm nehmen und ja, aber du hast gerade zu mir gesagt, du bist auch gar nicht an seinem Körper interessiert. Nee. Also mit ihm geht das halt nicht. Nee, also hast du zu ihm gar kein erotisch-körperliches Verhältnis und keine Sehnsucht danach? Nein. Und wenn das nach 4 Jahren, wenn das 4 Jahre lang so war, gehe ich davon aus, das kann man auch nicht mehr wecken. Da ist nichts. Bitte? Ich hoffe ja immer noch, dass, also er macht das auch mit Therapie neuerdings. Mensch, Angela, ich weiß nicht. Du bist eine erfahrene Frau. Weißt du, wenn ich 4 Jahre keinen Bock auf jemanden habe, warum sollte ich im 5. Jahr plötzlich Bock auf den haben? Weil er auf einmal keine Angst mehr hat und irgendwie auf Augenhöhe da. Aber nee. Ich hatte das am Anfang jetzt so verstanden, dass das Problem dieser Beziehung ist, dass er das eigentlich will und du es nicht willst. Und dass dadurch so eine Traurigkeit und auch eine Spannung entsteht zwischen euch beiden. So hatte ich es verstanden. Gut, auf den ersten Blick mag das so sein, aber das stimmt ja nicht wirklich. Also ich habe mich hin und wieder nochmal mit dem bisherigen Freund getroffen und das geht sofort ab die Post. Ganz wunderschön. Ja. Da ist Leidenschaft und ja. Hier ist nicht Leidenschaft. Ja. Ja. Aber er hat also eine Art, sich mir zu nähern, der bleibt bei sich, der hat keine Angst, der ist ganz frei und da kann ich mich drauf einlassen. Aber du wirst den Menschen nicht ändern. Dein jetziger Freund, dieser Mann, ja. Wie lange ist der denn schon alleine? Der ist vor 5 Jahren Witwer geworden. Ja, ist es so möglich, dass er auch deshalb irgendwie gebremst ist und unsicher dir gegenüber? Dass das noch zu nah ist? Nein, das denke ich nicht. Nein. Wie offen redet ihr denn miteinander? Ja, ich arbeite schwer. Ich bin sehr offen mit allem, was ich so denke und fühle. Aber jetzt auch wieder, Silvester zum Beispiel. Hatte ich vorgeschlagen, denk du dir doch mal was aus. Also Weihnachten hatte ich gestaltet, alles gut und schön. Und ich habe ihn gebeten, sich was für Silvester zu überlegen. Und wenige Tage vor Silvester habe ich dann mal nachgefragt. Nee, es war wieder nichts. Er kommt nicht in die Puschen, er ist so passiv. Und letztlich habe ich Silvester alleine da gesessen. Und er auch. Einfach. Wie, ja, warst du war allein? So du warst alleine bei dir zu Hause und er alleine bei sich zu Hause. Nur weil er nichts organisiert bekommen hat. Ja, weil er eben dann auch selber von sich enttäuscht und traurig war. Und ich habe so gemerkt, nee, Silvester geht mir eh immer ziemlich an die Nieren. Mhm. Und wenn hier auch noch einer sitzt, den ich noch sozusagen noch mittragen muss. Sag mal. Und mit sozusagen meine Lebendigkeit, von der zehrt er, das war mir dann zu viel. Da wollte ich dann lieber alleine sein. Vielleicht ist das einfach der falsche Freund für dich. Du erzählst mir gravierende Dinge, die nicht funktionieren. Da ist keine Leidenschaft. Du bist an dessen Körper nicht interessiert. Nee. Du fühlst dich in irgendeiner Weise ihm auch etwas überlegen. Ja. Und er erfüllt auch nicht so deine Erwartungen eines Freundes. Nicht mal eines Freundes. Was willst du denn? Nein, in einigen Bereichen schon. Ja, ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass einer so hilfsbereit ist. Und und wenn ich finanziell nicht klarkomme, ist er total. Was habe ich noch mein ganzes Leben nicht erlebt? Da ist er ganz großzügig und. Bist du abhängig finanziell von ihm? Ich habe vorher auch gelebt, ne? Ja. Ist eine wichtige Frage, finde ich. Stimmt. Ich habe eine winzig kleine Rente. Ah. Und, ja. Das heißt, wenn er jetzt weg wenn wäre... Wenn ich zum Tierarzt muss, mit meinem Hund oder irgendwas... Bezahlt Geld das. Kostet, das zahlt er ganz locker. Das heißt, wenn diese Beziehung jetzt beendet würde von dir, dann würdest du finanziell ziemlich auf dem Trockenen stehen. Ja, gut, das war vorher auch schon so. War vorher auch schon. Auch nicht verhungert. Aber trotzdem, es stimmt schon. Ich denke manchmal auch, ist das jetzt nur eine finanzielle Geschichte, aber eigentlich... Ja, es schwingt sich ein bisschen damit rein, dass du dich nicht, nehmen wir mal an, du wärst finanziell komplett unabhängig von ihm und hättest wirklich Kohle. Ich sag mal, ich wage das jetzt mal so ein bisschen so zu sagen. Vielleicht würde dir der Abschied gar nicht so schwer fallen. Du willst doch was ganz anderes, wie du mir das gerade alles erzählt hast. Gut, er ist ein netter Mensch, er ist freundlich, er unterstützt dich, aber die Sehnsüchte sind... Mund nicht auf und ich weiß gar nicht. Ja, Du sagst immer kritische Sachen. Er macht seinen Mund nicht auf. Er kriegt nicht mal ein Silvester organisiert für euch beide. Mensch, Angela. Ich meine, das ist jetzt leicht gesagt, aber ich finde, das Geld darf nicht die Hauptsäule einer Verbindung sein. Geld darf rein gefühlsmäßig ist es das auch nicht. Mir ist Geld im Grunde scheißegal. Mhm. Also ich brauche auch für mich eigentlich gar nicht viel, aber... Alles, was du sagst, der schreit in mir danach, komm, lass es sein. Du bist nicht zufrieden damit, du ärgerst dich etwas und es entspricht nicht den Vorstellungen, die du hast. Und dann kommt dein Ex-Lover und du strahlst wie ein junges Ding. So ungefähr. So genau, ja. Aber das ist natürlich klar, das ist vorbei. Naja. Ach, Angela. Ich kann dir nicht mehr sagen, als dass ich sehr skeptisch bin und fast dazu neige zu sagen, lass es lieber. Lass es. Ja, die Alternative ist dann ganz allein. Ah, ich weiß. Oder du arrangierst dich damit. Das ist natürlich auch so eine Frage. Ich kann dir jetzt nicht so einen klaren Rat geben. Aber du schätzt es auch als schwerwiegend ein. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, ich schätze es insofern auch schwerwiegend ein, weil all solche Dinge, die du gerade erzählt hast, die führen irgendwann auch mal dazu, deinerseits, zu einer Aggression ihm gegenüber. Mhm, habe ich schon manchmal gemerkt, ja. So, da haben wir es, ja. So, und das darf... das. Was eigentlich nicht meine Art ist. Ja, genau. Belassen wir es so. Entscheide du. Entscheide mit all deiner Lebenserfahrung, dass du es richtig machst, Angela. Alles Gute, von Herzen. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Solltet ihr gerade durch die Radio-Welt und Fernsehwelt gezappt sein, wir sind wieder da. Die Weihnachtspause ist vorbei. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Und wir sind wieder jede Nacht live hier und wie immer am Anfang der Woche und überhaupt diese ganze Woche mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Steffi. Steffi ist 26. Guten Morgen, Steffi. Hallo, guten Morgen. Hallo, Steffi. Um was geht's bei dir? Und zwar geht es darum, ich bin in einer lesbischen Beziehung seit 4 Jahren. Mhm. Und es ging immer auf und ab, wir haben uns auch mehrfach getrennt, beziehungsweise hat sie mich mehrfach rausgeschmissen, haben uns aber immer wieder schnell zusammengefunden. Und nun ist es so, dass ich ja offiziell an Depressionen leide. Sie sieht das zwar nicht so, sie sagt, das ist kopfkrank und ich bilde mir das ein. Ich habe aber selber gemerkt, dass ich im Laufe der letzten Jahre halt an Ausstrahlung verloren habe und ja, nicht mehr lachen kann, dass ich mich verigel und zurückziehe und immer mehr zum Außenseiter allgemein werde. Und ja, das ist auch das, was sie kritisiert. Sie sagt, du lebst gar nicht mehr, du strahlst kein Leben mehr aus, es macht keinen Spaß mehr neben dir und so weiter. Nun ist das eine kurze Zwischenfrage. Das ist eine schwerwiegende Aussage. Ich leide unter Depressionen. Ist das diagnostiziert auch oder fühlst du dich so? Nee, das ist diagnostiziert. Also ich war jetzt auch in einer einjährigen ungefähr Psychotherapie und die hat das auch diagnostiziert. Also ich war mir teilweise selber halt nicht ganz sicher, aber sie sagte, die Symptome sprechen schon dafür. Also genau. Und die Psychologin oder Therapeutin, wie auch immer, hat mir halt auch immer nahegelegt, dass ich doch mal über eine psychosomatische Therapie nachdenken sollte. Mhm. Und ich habe immer gesagt, nein, ich mache jetzt erst meine Ausbildung zu Ende, weil ich schon so alt bin und jetzt da auf keinen Fall mehr raus möchte aus der Ausbildung. Mhm. Naja, und diese Ausbildung ist jetzt bald zu Ende und jetzt habe ich auch Kraft und Nerven für diese Therapie. Und nun kommt meine Freundin und sagt, ja, wenn ich das machen möchte, dann trennt sie sich. Ach. Ja. Wie? Du willst damit es dir besser geht und du wieder stabiler wirst, willst in eine Therapie gehen? Genau. Richtig in eine Klinik? Genau, stationär, 4, 6 Wochen, wie auch immer, genau. Und nur weil du 4 oder 6 Wochen in eine Klinik willst, da sagt sie, da will sie sich trennen? Ja, genau. Also sie sagt halt, ich in den letzten 4 Jahren, 3 Jahren, also ich habe halt immer irgendwas. Also ob es dann irgendwie Magenkrämpfe ist oder Halsschmerzen oder momentan ist es Magenschleimhautentzündung, also irgendwas ist es halt immer. Und sie ist es halt ein bisschen leid. Ich kann es halt auch irgendwo nachvollziehen. Also sie ist halt jemand, sie kommt super klar im Leben und ist ein lebensfreudiger Mensch, sozial aktiv und so weiter. Und ich hänge da immer wie so ein Kartoffel hinterher und strahle nichts aus und ziehe sie halt komplett runter. Ja. Und das Steffi, nervt sie halt. Was, ja? was macht dir denn das Leben so schwer? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich vermute mal, das kommt von einem Punkt. Und zwar bin ich mit meiner Mutter mal ausgewandert in die USA 2007 und bin dann zurück und wollte sie dann mal wieder besuchen und komme nicht mehr rein. Ich habe Einreisesperre in der USA, ist eine andere lange Geschichte, wegen Visumsachen. Und das ist so eine Sache, die haben mich dann auch richtig abgeführt mit Handschellen am amerikanischen Flughafen. Und Du hast Sehnsucht nach deiner Mutter. Ja, also ich habe die jetzt seit 4-5 Jahren nicht mehr gesehen, habe eine ganz, ganz enge Beziehung zu ihr. Also sie ist auch die einzige Verwandte nur noch so wirklich. Kann sie denn nicht nach Deutschland kommen und dich besuchen? Ja, auch nicht so einfach. Also es ist halt auch finanziell so eine Sache. Also wäre schon einfacher, wenn ich rüberkommen würde. Und ja, sie hängt da auch in so einer Das ist ein schwerwiegendes Problem, das gebe ich zu. Aber das ist, glaube ich, nicht die Hauptursache, dass es dir generell so schlecht geht. Ja, dann weiß ich nicht genau. Also, es hat auch angefangen mit Bulimie so ein bisschen seit einem Jahr ungefähr. Das habe ich aber auch noch keinem erzählt. Weiß deine Freundin das auch nicht? Nein. Was heißt, wie oft erbrichst du? Also momentan ist es wieder besser, also habe es wieder ein bisschen mehr im Griff, aber ansonsten gab es halt immer mal, keine Ahnung, alle paar Tage, kam auch vor, dass es am Tag 1-2 Mal war, wirklich ganz, manchmal auch 2 Wochen gar nicht, also es ist sehr unterschiedlich. Das hat angefangen mit dem Erbrechen, als meine Freundin sich vor 1,5 Jahren von mir getrennt hatte und ich musste dann ausziehen und da ging es mir halt psychisch so schlecht, dass ich, Hast du das deine Psychologin auch nicht erzählt? Nein, auch nicht. Da war das Vertrauen nicht da. Und ich habe dann auch kurz später die Therapie abgebrochen, weil das dann auch gar nicht mehr klappte. So, jetzt erzähl mir mal was zu deiner Freundin oder zu dieser Beziehung. Ja. Was ist toll an dieser Beziehung? Erzähl mal, beschreib. Ja, also toll ist, dass wir trotzdem noch viel Nähe haben. Und wenn die Nähe da ist, dass es auch wunderschön ist auf jeden Fall. Der Sex, wenn es angibt, dann ist der auch wunderschön und sehr, sehr intensiv. Wie oft gibt es den Sex? Ja, auch nicht mehr so oft. Also ich werde immer ab und vielleicht einmal im Monat ungefähr. Mhm. Du wehrst ab? Warum wehrst du ab? Das kann ich nicht genau sagen. Also ich mir ist irgendwie nicht mehr danach. Also ich nehme auch Antidepressiva, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen. Kann sein, ja. Weiß ich nicht genau. Also mir ist einfach Unlust. Mir ist halt nach gar nichts irgendwie. Und wenn es im Alltag auch nicht läuft, dann hat man sowieso keine Lust so richtig. So, und das Wort, Liebe, welche Bedeutung hat das in eurer Beziehung? Tja, das ist die Frage. Also ist halt die Frage, ob es nicht auch Gewohnheit oder Abhängigkeit ist. Also sie ist eher der Dominante und kontrolliert mich sehr stark und bestimmt quasi alles. Und ich gebe immer nach, bin harmoniebedürftig und sage immer Ja und Amen und mache alles, was sie will quasi. Mhm. Da fühlt man sich auf Dauer nicht wohl. Nee, wahrscheinlich nicht. Man will auf Dauer nicht bestimmt werden von einem anderen Menschen. Ja, also der Körper sagt wahrscheinlich so, jetzt reicht's irgendwie und ich versuche trotzdem immer weiter zu kämpfen, weil ich mir halt irgendwie nicht vorstellen kann, ohne sie zu sein. Sie ist so mein Halt hier. Ich habe hier halt auch nicht wirklich jemand anderen. Und also ist es, wirklich dann auch eine Form der Abhängigkeit? Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ja. Die Vorstellung, wenn sie weg wäre, die macht was mit dir? Ja, zieht mich in ein tiefes Loch rein, Zukunftsängste, Schweißausbrüche, alles Mögliche, ja. Vielleicht ist... Habe ich so gedacht, während du das alles gerade so erzählt hast, vielleicht ist diese Beziehung auch ursächlich daran beteiligt, dass es dir so schlecht geht. Gut. Vermutlich. Ja. Also sie war jetzt auch 2-mal weg, längere Monate beruflich und da ging es mir, also es waren immer über mehrere Monate und da bin ich dann immer nach und nach aufgeblüht und habe witzigerweise auch soziale Kontakte neue geknüpft und hatte auch wieder Ausstrahlung und aber trotzdem habe ich mich auf sie gefreut und hänge halt auch sehr an ihr. Also es ist zwei Seiten. Hast du einen Terminator an deiner Seite? Was meinst du damit? Naja, jemand, der letztendlich immer bestimmt, was gemacht wird und wo es lang geht. Ach so, ja. Das ist so. Ja, quasi. Also. Und wenn du dich dem nicht beugst, was macht sie dann? Ja, dann droht sie mir halt, wenn ich halt sage, keine Ahnung, ich möchte das und das machen, dann sagt sie halt entweder, meistens sagt sie dann, ja, dann musst du halt ausziehen oder irgendwie sowas. Also. Mhm. Droht eigentlich immer damit mit Auszug oder sowas. Und bisher habe ich dann halt immer nachgegeben, und weil ich nicht von ihr weg wollte. Und naja, sie weiß es halt auch auszunutzen. Sie weiß halt auch, wie sie mich abhängig macht. Also sagen wir einen Macho, einen lesbischen Macho. Ja, so ein bisschen, genau. Aber sie kann halt auch ganz lieb sein. Natürlich. Wenn es halt nur die eine Seite gäbe, dann wäre es halt nicht so schwierig. Ja. Dann, sie kann halt auch ganz fürsorglich sein und guckt und beschützt mich. Ja, aber sie muss dich gar nicht beschützen. Du kannst dich auch selbst beschützen, weißt du? Mhm. Also diese Rolle muss sie gar nicht haben. Wie auch immer das mit dieser Beziehung ist. Es ist unter aller Sau, sage ich so, wenn sie dir dich vor vor seine Frage stellt, entweder gehst du in die Therapie oder ich bin weg. Mhm. Das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Also du musst in die Klinik gehen. Also denkst du auch, dass es absolut, ihre, absolut. Überlegt natürlich auch, ob ich mir die Zähne zusammenbeißen, ob ich denke, ob ich das nicht selber hinbekomme. Sie sagt halt, das ist alles Kopfsache und das, wenn du das willst, dann kriegst du was hin. Und ja, vielleicht mag sein, aber offensichtlich geht es dir so schlecht, dass so ein Aufenthalt und es sind 4-6 Wochen. Ich finde es unverantwortlich von ihr, dass sie dir so die Pistole auf die Brust setzt. Das spricht nicht für diese Frau. Mhm. Das spricht, finde ich, wirklich für einen, die will Macht über dich ausüben. Die will genau so, dass es so läuft, wie sie es will. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, ist aber halt Kontrollverlust, wenn ich dann 4 Wochen weg bin und wer weiß, wie ich dann wiederkomme und so. Ja, genau. Du könntest ja vielleicht auch selbstbewusst zurückkommen. Mhm. Aber also, einerseits will sie das, dass ich selbstbewusst bin und andererseits macht sie mich klein den ganzen Tag. Mhm. Sagt halt, ich bin lebensunfähig und bin Hauptschüler und ach, keine Ahnung. Ach so, Sachen sagt sie zu dir sogar. Ja. Sie sagt auch öfter mal, meine Mutter hätte mich gar nicht kriegen sollen. Ach, keine Ahnung, also sowas alles. So, um mich halt klein zu kriegen, das schlägt meint sie nicht sie dich? So. Aber nein, ja. Gar nicht, nein. Steffi, geh in diese Klinik, geh in die Therapie. Ja. Und besprich in der Therapie, mach das auch zum Thema, diese Beziehung. Ich glaube, dass diese Beziehung dir sehr schadet und ich glaube, dass es dir sehr, sehr viel besser ginge, wenn es auch schwer ist am Anfang, dass du da rausgehst aus der Beziehung. Ja, meinst du? Ich habe halt wirklich so Angst, dass es mir dann so richtig schlecht geht, dass ich dann in so eine Falle... Vielleicht im ersten Moment. Vielleicht. Ja. Aber vielleicht ist diese Klinik auch eine Chance, dass du dich damit beschäftigst, während du in einem sicheren Umfeld, nämlich in der Klinik bist. Hm. Ich habe halt auch so Mitleid mit ihr. Sie tut mir halt auch so leid, dass ich will ihr auch nicht wehtun. Nein. Vergiss mal, Mitleid geht's ja gar nicht. Hier geht's es darum, dass du gesund wirst und dass du gerade lebst. Und das ist eine starke Frau, die kann einstecken, da musst du kein Mitleid haben. Nein, okay. Das ist es nicht. Geh in die Klinik und stell diese Beziehung für dich zumindest sehr, sehr, sehr klar in Frage. Und gib dir klare Antworten, ob das Richtige für dich ist. Ich, nach dem, was du gerade erzählt hast, glaube, dass es nicht der Fall ist. Aber das musst du in aller Ruhe entscheiden. Wahrscheinlich nach der Klinik dann. Während der Zeit auch. Das ist ja auch ganz gut, wenn du dann in Distanz auf Distanz zu ihr bist. Ja. Liebe Steffi, alles Gute und gute Besserung wünsche ich. Ja, vielen, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Nächste Woche haben wir noch einiges mehr zu besprechen hier, denn am Freitag geht ja die gehasste und geliebte Sendung im Dschungel wieder los. Und wir sind alle gespannt, was wir dieses Mal zu sehen bekommen. Und das eine oder andere Gespräch werden wir hier auch führen, bin ich davon überzeugt, da ich das ja auch wieder gucken werde. So, hier ist Maria und Maria ist 61. Guten Morgen, Maria. Hallo, guten Morgen, lieber Domian. Ja. Zu der lieben Steffi würde ich sagen, auch in einer lesbischen Beziehung gibt es Machtmenschen. Ja, klar. Genau wie diese liebe Bettina von dem Herrn Wolf. Ja, du rufst zu dem Thema. Sie hat ihre Bühne verloren und deswegen hat sie ihn verlassen. Weißt du, dass ich das auch voriges Jahr genauso gedacht habe? Jetzt ich immer. Jetzt ist er nichts mehr und ist sie weg. Bitte? Ich auch immer. Ich wurde deswegen immer angegriffen, weil ich das so gemerkt habe, wie sie ist. Hast du das schon gedacht, als es noch gar keine Affäre gab, als noch alles gut war? Ja, natürlich habe ich das gemerkt. Woran hast du es gemerkt? Ja, da kam so schnell das Kind und so weiter. Es war wirklich geplant. Mhm. Und ihr hat das Scheinwerferlicht ja sehr gut gefallen. Ja, natürlich. Da hat sie sich gesonnt? Schade um seine Ex-Frau. Schade. Ja. Die war nicht so. Es war eine sogenannte graue Maus. Wenn er jetzt nicht vom Amt hätte zurücktreten müssen, nehmen wir mal an, er wäre noch im Amt. Mhm. Glaubst du, dass sie sich von ihm auch getrennt hätte? Nein, nicht. Wir wissen auch gar nicht genau, wer sich da von wem getrennt hat. Man las. Ich denke, sie, er war ihr zu langweilig. Ja. Aber er war in der Macht, eine Position zu haben. Klar, also sie war die First Lady. Und das ist schon eine tolle Position. Die, ja, genau. Die wirft man nicht so schnell weg. Ein würdiger Rahmen für sie. Ja. Jetzt wohnt, das ist ja letztendlich eine, wenn man sich das vorstellt, eine ungeheure Katastrophe, in die der Mann hineingekommen ist. Ja, natürlich. Er war so weit oben und... aber ich denke, alles das, was an Skandalen war, das hat er für sie gemacht. Meinst du? Ja, 100%. Was glaubst du, wie es überhaupt so mit ihm weitergeht? Ja, er kommt doch wieder auf die Beine. Er hat eine gute Ausbildung. Natürlich muss er sich klein wieder ins Leben hinein manövrieren. Aber er hat ja eine gute Apanage von uns Bürgern. Er kriegt Fettkohle jeden Monat für nichts tun, sage ich mal so. Ja, natürlich. Ja. Glaubst du? Und sie kriegt die Hälfte davon. Ja, das ist ein Skandal, finde ich. Aber lass uns gar nicht drüber reden. Da ist ja schon so viel drüber gesprochen worden. Glaubst du, dass er nochmal politisch Fuß fassen wird? Das glaube ich weniger. Ja. Das glaube ich weniger. Aber es ist so, sie bekommt das Haus und wo auch viele Skandale darüber rührten. Mhm. Aber es ist so, sie hat was. Sie hat eine gute Ausgangsposition. Ja. Was ist deine Prognose für sie? Wie wird sie sich weiterentwickeln? Was wird sie tun? Ja, die findet wieder den Nächsten. Ja, ich habe heute irgendwo, wo war das denn? Ich glaube, Stefan Raab hat es gesagt. Ja. Stefan Raab meinte, vielleicht macht sie sich jetzt an Herrn Gauck ran. Ja, das habe ich gelesen im Internet. Der ist ja schon flüchten gegangen. Es war ein Spaß. Es war ein Spaß von Stefan. Aber Domian, so ist das Leben. Es gibt diese Alpha-Menschen, die meinen, so viel Macht ausüben zu können. Und die kleinen Leute werden untergebuttert, ja. Wissen Sie? Schlussfrage an dich. Als du das heute gelesen hast, hat dir das leid getan? Leid getan für wen? Bitte? Für sie oder für ihn? Na, überhaupt. Wenn sich ein Paar trennt, hat man ja Gefühle. Welche Gefühle hattest du? Ja, ich bin auch geschieden. Deswegen kann ich schlecht Gefühle entwickeln. Aber es hat mir leid getan für ihn, in stillen Stunden wieder darüber nachdenken, was er für einen Fehler gemacht hat, um sich blenden zu lassen. Also ist deine Sympathie eher bei ihm als denn bei ihr? Ja, natürlich. Ganz eindeutig. Er ist ein ganz schwacher Mensch. Ja, das denkt man so, aber er hat es ja immerhin politisch sehr, sehr weit geschafft und das schafft man ja, auch nicht. Ja, aber immer. Das sind durch viele Irrgänge, aber er ist schwach. Na gut, das meint Maria. Maria hat angerufen und ihre Meinung geäußert, so soll das ja auch sein in dieser Sendung. Ich danke dir vielmals und alles Gute. Tschüss, alles Liebe für dich. Dankeschön, tschüss. 0800-220-5050, Eddie, 52, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eddie. Alles Gute fürs neue Jahr. Das ist sehr nett von dir. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bitte. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin seit, oder war 25 Jahre verheiratet. Mhm. Und nach einem Schlaganfall ist meine Frau dann weg. Du hast einen Schlaganfall bekommen und sie ist abgehauen. Ja. Mhm. Die Kinder sind bei mir. Wann hattest du diesen Schlaganfall? Vor 2 Jahren. Wie geht's dir heute? Ich sag mal, vom Sprechen her, durch die Reha und Therapien geht's vom Sprechen her gut, aber von der rechten Körperhälfte her nicht mehr so besonders. Kannst du gehen? Wo sitzt du im Rollstuhl? Nein, ich kann ja mehr oder weniger humpeln, wenn man das humorvoll ausdrücken möchte. Also. Die Kinder, sagst du, sind bei dir. Wie alt sind die Kinder und wie viele Kinder sind das? Sind 2 Kinder. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Die sind jetzt 15 und 16. Und seit 2 Jahren ist die weg. Sag mal, erzähl mal. Du hast einen Schlaganfall. Also du hast eine ganz schwere Erkrankung. Und dann ist deine Frau, mit der du 25 Jahre zusammen bist, geht dann sofort weg? Ja, was heißt sofort? Ich sag mal, wie das in der Reha war, die kam eigentlich immer seltener. Und als ich dann zu Hause war und dann nur noch ambulante Reha bekommen habe, ja, dann kam natürlich dann von der Rentenversicherungsanstalt, dass ich dann nur noch die Rente kriege. Mhm. Und ja, dann war sie auch nicht mehr da. Dann, ne? Weil ich habe mein Leben lang gearbeitet. Und weil zu wenig Geld da war, meinst du? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es dass der Grund ist. Ne? Wie hat sie das denn dann begründet? Man geht doch nicht so einfach nach 25 Jahren. Ja, eine Begründung habe ich eigentlich gar keine bekommen. Wie war denn das? Sitzt sie irgendwann am Tisch und sagt, ich gehe jetzt und sie geht? Nee, die war weg dann. Die hat nicht mal was gesagt. Ach, die hat nie mehr was gesagt? Nein, nein. Und ein bisschen später hat sie auch nichts mehr gesagt? Nee, ich habe dann nachher nur noch über einen Rechtsanwalt, weil jetzt die Scheidung ja dann läuft, noch immer, rausbekommen, so dass sie jetzt mit eine neue Beziehung hat, eine neue Partnerschaft hat mit einem Mann, der ist 21 Jahre jünger wie sie. Mhm. Ja. Also sie ist wirklich sang- und klanglos verschwunden. Ja. Eines Tages, wie war das? Standst du auf und sie war weg oder du kamst nach Hause und sie war weg? Wie war das? Ja, ich kam freitags von der Reha. Ich hatte dann nachher noch nach meiner dreimonatigen Reha, ambulante Reha zu Hause bekommen. Mhm. Wurde dann abgeholt und dann kam ich freitags nach Hause. Und sie sagte nur, sie würde mit zu einer Freundin gehen und dann war sie weg. Und seitdem hast du sie nicht wieder gesehen? Nee. Wie hat sie denn ihre ganzen Sachen, und sie hat ja Dinge bei euch in der Wohnung oder im Haus gehabt, wie sind die rausgekommen? Ihre persönlichen Sachen hat sie wohl so nach und nach mitgenommen. Alles andere hat sie sich gar nicht mehr drum gekümmert. So, aber da bist du ja jetzt nicht nur in dicken Anführungszeichen du, sondern da sind ja noch zwei Kinder. Wie hat sie den, wie ist der Kontakt zu den Kindern? Gar nichts. Also weder Geburtstag noch Weihnachten, wie jetzt war, oder Silvester oder die ganze Zeit, seitdem sie weg ist, nicht. Die hat sich weder bei dir nochmal gemeldet, noch bei den Kindern? Nee, das ist unfassbar. Was war denn das vor deiner Erkrankung für eine Frau? Was war das für eine Ehe? Ja, ich muss sagen, vor meiner Erkrankung war ich, wie gesagt, berufstätig. Ich habe viel gearbeitet. Ich war teilweise im Fernverkehr, teilweise im Nahverkehr. Mhm. Und da war da eigentlich alles ganz normal. Also warst LKW-Fahrer? Ich war mal LKW-Fahrer. Mhm. Also normal heißt mit Höhen und Tiefen, aber nichts besonders Schlimmes. Nichts besonders Schlimmes inwiefern? Naja, ihr hattet euch nicht oft in den Haaren oder es war kein heftiger Streit oder schlechte Nein, Stimmung? Nein, das war genau das Gegenteil. Also ich sag mal, es war alles harmonisch und gut, aber. Ja. Nur halt eben heute ist es dann so, dann man fühlt sich irgendwie auf so einem Scheideweg und als Versager. Weil du kannst nicht mehr so richtig deine Kinder, sag ich mal, dafür da sein. Du kannst auch nicht mehr so viel unternehmen. Und manchmal denkt man dann, welchen Weg gehe ich dann, rechts oder links? Ne? Und was ist das Beste? Nur wenn man sich überlegt, gehe ich einen krassen Weg? Und das klappt nicht. Was heißt krasser Weg? Ja, wenn ich sage, das hat alles keinen Zweck mehr. Ne? Das heißt, du überlegst, dich umzubringen? Nein, aber ich sag mal, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt irgendwie eine Krankheit wäre, ach so. Die jetzt so eintreffen würde, dann wäre mir das dann, sag ich mal, auch wieder recht. Auf der anderen Seite überlege ich mir auch, kannst du dir auch nicht wünschen, da sind noch die Kinder, die brauchen dich. Die Kinder brauchen dich mehr als früher. Ja. Nochmal einen Satz zu den Kindern. Wie haben die Kinder das denn verkraftet, dass die Mutter sang- und klanglos weg ist? Schwer. Ich sag mal, mein jüngster Sohn, der ist ein bisschen sentimental. Oder ich sag mal, das ist logisch, weil er ziemlich jung ist noch. Und der hat das gar nicht so richtig verkraftet. Ich meine, wir machen jetzt hier mehr oder weniger so, leben wir wie in so einer, sag ich mal, WG. Mhm. Ich versuche natürlich einen Haushalt zu schmeißen, weil die ja noch zur Schule gehen. Mhm. Und kommst du denn nicht manchmal ins Strudeln, wenn du, oder kamst du nicht ins Strudeln, wenn du denen erklären sollst, warum das alles so ist und warum die Mutter weggegangen ist? Ja, natürlich. Ich sage immer, weil wenn die dann auch mal schimpfen auf die Mutter, dann sage ich immer, also es ist eure Mutter, es bleibt eure Mutter, ihr dürft nicht schlecht reden mit ihr. Ne? Aber, Hedy, was soll ich denen sagen? Gestatte mir mal eben doch schlecht über diese Frau zu reden. Das sage ich mit voller Überzeugung und mit völligem Hintergrund. Wenn diese Frau dich alleine lässt in so einer schweren Erkrankung, finde ich schon sehr schlimm, wenn es vorher eine normale Ehe war. Wenn sie denn aber nun gehen muss, manchmal muss man gehen, dann finde ich es sehr schlimm, wie sie sich verabschiedet hat, nämlich feige. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, was sie ihren Kindern antut, dass sie die Kinder im Stich gelassen hat. So verhält sich keine Mutter. Was eure Beziehung anbelangt, ist die eine Geschichte, aber auf der anderen Seite ist sie auch Mutter. Ja, das versuche ich auch immer zu trennen, dass man sagt, was Beziehung ist, ist das eine und was aber Kinder ist, das andere. Weil gewisse Verantwortung muss man halt eben erwarten und verlangen. Aber auch wenn ich jetzt hingehen würde und würde mich so verhalten, müsste ich für meine Kinder da sein. Oder würde ich für meine Kinder da sein, egal wie. Was ist das für eine Mutter, frage ich mich. Was ist das für eine Mutter? Die hat zwei jugendliche Kinder, die bald erwachsen sind, hat die großgezogen und macht sich vom Acker aus dem Staub. Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Ich war eigentlich auch, ich war ja auch in psychologischer Behandlung deswegen, weil verstehen konnte ich das damals nicht. Das kann man auch nicht verstehen. Und aber du kommst auch nicht drüber weg, weil... Weil das läuft ja immer weiter so, ne? Weil ich sag mal, jetzt wie jetzt wieder war Weihnachten oder Silvester und dann meldet sich keiner. Klar. Und der Sohn fragt dann, ja, siehst du ja, die hat für mich nichts übrig. Ja, aber was soll ich denn dann sagen? Und dann sage ich immer, ja, vielleicht hat sie auch noch vergessen oder vielleicht hat sie Ärger oder Stress. Aber was soll ich? Ich kann ja nichts Böses sagen dann zu ihm. Vielleicht bist du noch viel zu gut in deiner Grundhaltung. Vielleicht täte dir eine gute Portion Zorn, vielleicht wäre das genau das Richtige für dich. Ich finde, dass wer sich da schämen muss, das ist sie. Nur sie. Du hast ein Schicksal zu erleiden und hattest ein schweres Schicksal, einen schweren Schlaganfall. Und wenn die Ehe einigermaßen in Ordnung ist, sage ich mal so, einigermaßen in Ordnung, dann bleibt man natürlich bei dem Partner und steht ihm bei und hilft ihm. Ja gut, Domian, aber man kann auch hingehen, wenn man dann der Meinung ist, die Partnerschaft, die ist nicht mehr das, was mal war oder was, dann geht man hin, setzt sich an den Tisch und sagt, pass mal auf. Genau. Und dann redet man mit den Kindern und hat einen Kontakt noch dazu und man hätte sich vernünftig. Genau, man hätte sich, selbst wenn es nicht geht, das will ich auch eingestehen, dass es vielleicht da irgendwas auch war, dass sie einfach nicht mehr die Beziehung haben wollte, dann kann man das aber auch vernünftig und klar regeln. Ja, also das hätte ich erwartet, ne? Also ich hätte von meiner Seite aus das so gemacht. Wenn ich das von meiner Seite aus hätte gewollt. Ich finde, ich muss dir erstmal ein Kompliment machen. Ich finde das ganz toll, dass du mit deiner schweren Erkrankung dich quasi den Haushalt schmeißt und dich um deine Kinder kümmerst. Finde ich ganz toll. Hut ab. Und deine Kinder, wenn sie. Das ist ja meine Pflicht, also ich sag mal, ich habe die Kinder gewollt, ich habe sie in die Welt gesetzt mit. Und da habe ich die Verantwortung für und da kann ich mich nicht raus entziehen. Das werden dir die Kinder hoch anrechnen oder sie werden es dir irgendwann mal hoch anrechnen, wenn sie das Ganze mal überblicken, das ganze Drama. Und deshalb muss dir das Leben enorm Spaß machen, denn du bist für deine Kinder da. Du ermöglichst den Kindern ein normales Leben. Das ist eine große Aufgabe und eine sinnvolle Aufgabe, die du da leistest. Finde ich ganz toll. Ja, Domian, ich sag mal, du lebst ja nicht. Du existierst nur. Leben ist, wenn man für die Kinder arbeiten kann, wenn man für die Kinder auch einen finanziellen Rückhalt schaffen kann, dann ist es Leben. Aber wenn du nur noch existierst und nicht mehr weißt, wie Leben ist, dann ist es schon anders. Ich will das nicht so schlecht formulieren. Du existierst nur noch. Natürlich verstehe ich, dass es schöner ist, wenn man den Kindern was bieten kann und wenn da auch Geld ist und man gesund ist und mit anfassen kann, klar. Aber das ist ja nun eben im Moment nicht der Fall bei dir mit der Gesundheit. Also machst du das, was du in deinem Rahmen machen kannst. Und das ist viel und das ist gut und das ist zu respektieren. Das musst du auch so sehen. Das darfst du nicht kleinreden. Das ist was ganz Tolles und Wichtiges, was du da leistest und tust. Ja, aber ich habe vorher viel mehr leisten können, aber das geht jetzt nun mal nicht mehr. sei froh, dass es so geht, wie es jetzt ist. Wir beide können zum Beispiel gut miteinander sprechen. Du weißt, du kennst genügend andere Patienten, Schlaganfallpatienten, wo das nicht mehr so geht. Ich habe auch lange gebraucht, bis meine Sprache wieder so funktioniert hat, dass sie wieder funktioniert, so wie es jetzt ist. Aber du hast gute Fortschritte gemacht. Aber ich mag schon, dass du generell so schon in so einem Sinn tief steckst. Stimmt das? Ja, ich weiß nicht. Ich sag mal so, wenn man weiß nicht, ob es alles gerecht ist, was auf einen zukommt. Ich sag mal, wenn du wenn du so lange Zeit immer einen Kopf hinhältst, dass du einen draufkriegst und eigentlich gar keine Chance hast, richtig aufzustehen und durchzukommen, dann verstehe ich das irgendwo alles gar nicht. Ne? Gerecht ist das Leben natürlich nicht. Das ist natürlich gerecht. Nur halt eben irgendwie muss ich gucken, dass ich da bin, aber manchmal sage ich auch, besser ist, oder wäre es besser, es hätte Das glaube ich genau nicht. Das glaube ich ganz genau nicht. Und da möchte ich gerne, dass da an der Stelle meine Psychologin gleich mal einhakt. Ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen, dass ich großen Respekt vor dir habe und deiner Leistung. Und dass du dir wirklich Zorn auch gönnen kannst auf deine Frau. Um so ein bisschen mehr das Leben vielleicht doch auch positiver sehen zu können. Dafür rufen wir dich jetzt nochmal an. Da brauchen wir ein bisschen Zeit für. Eddie, ja? Bist du einverstanden? Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Anna, meiner Psychologin, gleich angerufen. Wünsche dir von Herzen dir und deinen beiden Kindern alles Gute und guck nach vorne und vielleicht ist es gut, dass du die Frau los bist, weil die hat ihr wahres Gesicht jetzt gezeigt. Ja, sagen viele, aber... Mein Lieber, wir rufen dich jetzt nochmal. Das ist auch nicht viel. Ja, man muss da so Strategien entwickeln, dass man da sich allmählich auch von überzeugt. Das ist wichtig. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Ich wünsche euch und deinem Team alles Gute noch. Ja? Dankeschön, Eddie. Vielen lieben Dank. Bitte. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Ben. Ben ist 40. Guten Morgen, Ben. Moin, Ben. Hallo, Ben. Hallo. Ja, das ist klar. Jetzt höre ich dir. Hörst du mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Ah. Um was geht's? Ja, dass ich erstmal durchgekommen bin. Heute Abend ist irgendwie so ein Glücksfall. Und da möchte ich auch direkt mal sagen, dass ich auch erstmal skeptisch war, überhaupt bei dir anzurufen. Aber die Jahre, wo ich das öfter mal deine Sendung gehört habe, habe ich mir persönlich jetzt gedacht, wenn jemand deine Situation so dir erklären kann, dass du sie vielleicht auch verstehst, kommst du vielleicht jetzt auch ein paar Tage besser über die Runden, anstatt jetzt hier die ganze Zeit Angst und Grübeln. Bei mir geht es um folgendermaßen, ich habe im Februar über einen Internetchat, einen sehr bekannten, der für Muslime ausgerichtet ist, zig Frauen kennengelernt und telefoniert, Kontakte gewechselt, Skype und bin dann halt am Ende Februar bei jemandem irgendwo hängen geblieben aus dem Süden Tunesiens, traditionell eine Gegend halt, wollen wir es mal so ausdrücken. Und ja, hat sich dann halt herauskristallisiert, dass ich jetzt am 19. Januar nach Tunesien fliege und dort dann sogenannte standesamtlich heiraten werde. Ach, Ben, bist du wahnsinnig? Du lernst im Internet eine Muslima aus Tunesien kennen. Ja. Du hast mit dieser Frau telefoniert. Erstmal haben wir SMS geschickt. SMS geschickt, okay. Dann habt ihr telefoniert. Dann haben wir telefoniert, genau. Habt ihr telefoniert? Also wir haben telefoniert, halt Floskeln ausgewechselt. Ja. Wieso, weshalb, warum und hier gottfürchtiges Leben halt als Moslem. Das halt, sagt man dann halt so auf der Zeit, habe ich mir gedacht. Und damit du halt nicht direkt durch das Sieg fällst. Ja, und dann hat man gedacht, ja, okay, und dann lass uns mal auf Skype treffen. Das ist halt so eine Plattform, wo man halt telefonieren oder... Und man kann sich sehen dabei, ja. Genau. Es ist halt kostenlos. Mhm. Und ist halt, wenn man in ein Land wie Tunesien Kontakt aufnehmen will, die günstigste Variante. Natürlich. Ja, so, aber der Kontakt bisher lief eben nur übers Netz über Internet, ab. Nur übers Internet, nur über Skype und so. Das... Regelmäßig. Ich verstehe. Und jetzt fliegst du am 19.01. nach Tunesien, um sie doch zu heiraten? Himmel, warum? Ja, guck, Ach, schau doch mal bitte, das ist doch so. Das hat sich ja langsam aufgebaut. Es waren ja immer wieder Situationen da. Ja, du kennst die Frau doch überhaupt nicht. Du hast doch mit der nur telefoniert. Wie kann man da jemanden heiraten? Ja, schau mal bitte. Ich heirate doch keinen Menschen, mit dem ich geskypt habe, mal ein halbes Jahr. Wieso? Ich erkläre dir das mal auf eine andere Art und Weise. Es ist halt so, man geht ja nicht unbedingt auf eine Seite, wenn man da nichts zu suchen hat. So, und da war ich halt in so einer Situation, wo ich mich ich bin ja Tunesier und gebürtig Tunesier und also in Deutschland zwar geboren halt, aber halt irgendwo Moslem auch. Du bist Moslem. Ja, aber jetzt entspann dich doch mal. So, und da habe ich mir gedacht, gehst du mal auf so eine Seite, vielleicht lernst du eine Frau aus deiner Kultur kennen, dann gibt's auch keinen Stress mit der Religion und keinen Stress mit der Familie und alles passt zusammen. Und da habe ich mir gedacht, gehst du mal auf diese muslimische Seite, rein für Muslime, so, oder die, weil konvertieren wollen. So weit waren wir jetzt schon mal. Und da haben sich halt Emotionen aufgebaut. Das glaube ich ja. Moment, jetzt entspann du dich mal. Emotionen aufgebaut, das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber meine These ist nur, dass ich keinen Menschen heirate, den ich nur übers Telefon oder über Skype bisher gesprochen und gesehen habe. Übrigens gesehen. Wie genau hast du sie schon gesehen? Sie hat ein Kopftuch. Sie hat ein Kopftuch. Also das Gesicht hast du schon... Geht so übers Kinn. Also es ist jetzt keine Burka, aber es geht so übers Kinn. Wie übers Kinn? Das heißt, du, ihren Mund hast du noch gar nicht gesehen und die Nase? Doch, die Nase und Mund und Augen habe ich gesehen. Ja. Mhm. Warum gleich heiraten? Das ist die Frage. Nur das ist die Frage. Ich sag's dir, willst du es wirklich wissen? Willst du es wirklich, wirklich wissen? Ich sag es dir. Ich fühle mich zu dieser Frau hingezogen, weil sie meine Art, es waren jetzt die ganze Zeit, waren es auch permanent auch mal Unterbrechungen. Es ist jetzt so eine Skype- oder Internetbeziehung, ist ja nicht, wo man sich richtig bindet. Also da hat man auch viel seine Freiräume. Dann ist man am Wochenende mal unterwegs und lernt man Menschen kennen, jeglicher Couleur. So, und dann war das auch immer wieder mit Unterbrechungen. Aber ich habe immer wieder festgestellt, wie sie immer wieder das richtige Timing aufgebaut hat. Okay. Und sie war jetzt nicht böse, sie war auch nicht eifersüchtig. Aber sie hat immer gesagt, ja, ist in Ordnung. Okay. Ich respektiere es. Aber warum gleich heiraten? Warum besuchst du sie nicht einfach erstmal und lernt euch so kennen? Sag mal so, ich war in der Situation, mit ihrem Vater zu sprechen. Mhm. So, ihr Vater ist, sag ich mal, bei uns gibt es ja keine, so Pastor, Pfarrer und sowas gibt es nicht, aber es ist bei uns halt jemand vom Status, der sehr, sehr gelesen ist und der das auch gelernt hat, diesen Islam. So, und er hat dann auch direkt mit mir gesagt, Junge, lass uns mal sprechen, was ist dein Ansinnen? Mhm. So, mein Ansinnen, gab es zwei Möglichkeiten. Zu sagen, ich komme nach Tunesien, ich werde so eine Art bei euch mal vorbeikommen, ich werde mal ein paar Tage mit ihr verbringen, dann komme ich wieder zurück nach Deutschland, überlege mir das Ganze, Ben, es tut mir leid, die Sendung ist jetzt vorbei, ich kann nicht weiter mit dir reden. Aber wir rufen dich gleich natürlich selbstverständlich nochmal an, damit wir zu Ende sprechen können. Okay, ich bitte dich aufzulegen. Tschüss. So, in der Technik, Henrik Hage, das war's für heute. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne anmelden per Mail auch oder ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.